Warschau Kulturpalast. Sozialistischer Klassizismus. Geschenk von Stalin. Manche nennen ihn den Stalin-Stachel und lieben ihn nicht sehr. Der Bau ist von imposanten Dimensionen. Dutzende Stockwerke, tausende Räume. Kinos, Restaurants, Kongresssäle, Ausstellungen. Im 30. oder 40. Stock läuft in einer projizierten Endlosschleife der Siegestreffer der polnischen Nationalelf in irgendeinem Viertelfinale, eingerahmt von ungewaschenen Heldentrikots und Vitrinen. Die Luft ist frisch hier oben. Auf dem Weg ins Innere des Palasts, vorbei an einer Straßenbaumesse, durch weite, ungenutzte Hallen mit frivolen Deckenhöhen und Ausmaßen von Kathedralen, im Zentrum dann ein völlig unerwartetes Geräusch. Mehrstimmig, kontinuierlich, auf- und absteigend, wie Wind. Aber ich gehe auf dem Boden im Inneren eines Gebäudes und es ist kein Wind hier. Der Klang kommt aus den Fahrstühlen. 6 Stück, je 3 gegenüber, die Schächte gehen bis zur Spitze des Turms. Sie sind oben offen und der Sturm in 200 Metern Höhe bringt die Luft zum Schwingen. Die Fahrstühle sind in Betrieb, es ist ein Werktag und dieser Teil des Gebäudes scheint für Verwaltungsaufgaben genutzt zu werden. Ihre Bewegung zwischen den Stockwerken verändert die Töne. Die Tonhöhe folgt dem zurückgelegten Weg nach oben. Was ich hier höre, ist ein sehr eigenartiges Instrument. Die Menschen auf dem Weg zu unterschiedlichen Stationen ihrer Tätigkeiten spielen die Melodie dieses Gebäudes. Es gelingt mir nicht, Einklang herzustellen zwischen diesem Ort im Innern und dieser merkwürdig fernen Musik.